Endlich hat das Warten ein Ende. Kapital 3 der Kurzgeschichtensammlung des absoluten literarischen Genies steht ins Haus. Diesmal mit dem ominösen Titel Das Kindermädchen. Diesen Titel hat Rainer natürlich Edzardler nur genommen, um sich über die dreiste Haterbande lustig zu machen, die gerne über sein Geschreibsel lacht. Dabei gibt er sich Edzardler doch so viel Mühe. Also, wer bei dem Titel unweigerlich an die Hausmädchen-Stories denken muss, der macht nichts falsch. Okay, ich hoffe schon, denn die Inhalte besagter Story sind mehr als erschütternd. Ich werde euch also wohl kaum zu viel versprechen, wenn ich euch sage, eure letzte Mahlzeit wird eure Speiseröhre wieder hinaufkriechen und sich einen Weg in die Freiheit bahnen. Viel Spaß. Kapital 3 – Das Kindermädchen. Ich hatte gerade erst hier angefangen, als etwas passierte, das mich stark verunsicherte. Ich bin Katharina, bin gerade 22 geworden und habe in einem Haus angefangen zu arbeiten, das für meine Verhältnisse eigentlich viel zu luxuriös war. Aber ich kann es mir leider nicht aussuchen. Rainer schreibt also wieder aus der Sicht einer Frau. Das kann ja spannend werden. Die spannendste Frage ist aber, was Katharina über die Bude, in der sie arbeitet, denkt. Ist sie erschüttert darüber, dass sie für Bonzen arbeiten muss, oder hat sie Angst davor? Ersichtlich wird das nicht sonderlich. Vielleicht ist es ja eine Kapitalismuskritik, die man zwischen den Zeilen herauslesen kann. Vor etwa einem Jahr ist mein Vater verstorben und Geschwister hatte ich keine. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Auf der Suche nach Arbeit bin ich auf eine Stelle gestoßen, in der es hieß, junges Kindermädchen gesucht. Ausbildung wird gegeben, keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. Nur der Umgang mit Kindern muss stimmen und wird erwartet. Lesen fiel mir schwer und ich konnte es nur schwer. In der heutigen Zeit allerdings kein seltener Fall. Kritik an rot-grüner Bildungspolitik in NRW? Aber warte. Rainer lebt in Bayern und stellt sich unter dem Begriff die Grünen nur seine Leibgarde vor. Aber es war natürlich zu erwarten, dass Rainer das Motiv des verstorbenen Vaters irgendwann nutzt, um seine Vergangenheit zu bewältigen. Wie schön wäre es, wenn jetzt ein Rudi da wäre, der unseren Lieblingsautor den Weg weisen würde, durch die ganzen schlimmen Zeiten. Die nur so schlimm sind wegen die Haters. Außerdem stand dabei, dass Unterkunft und Essen inklusive war, da die Kinder noch recht jung waren und viel Aufmerksamkeit brauchten. Das Vorstellungsgespräch war, gelinde gesagt, interessant. Der Herr des Hauses war ein attraktiver Mann namens Christopher Parot. Er wohne in einem großen Haus mit etwas mehr als 25 Räumen inklusive Badezimmer und Küche. Er hatte neben mir drei weitere Angestellte. Das Gespräch wurde vom Herrn selbst geführt, vor mir waren bereits zwei andere da, wie es schien. Was mich da allerdings mehr überraschte, war, dass Herr Parot nur einen Morgenmantel anhatte. Bei meinem verwunderten Blick meinte er nur, das wäre schneller gegangen. Mit dem Herrn im Bademantel wird dann doch recht schnell deutlich, wohin die Reise geht. Aber das ist weiter nicht verwunderlich, denn es sind doch die erotischen Kurzgeschichten. Was ich mich allerdings frage, ist, wie Rainer auf den Namen Christopher Parot kommt und woher die mädelfränkische Glägersau das Wort Gelinde kennt. Er saß vor mir auf einem hohen Sessel, während ich gegenüber auf einem breiten Sofa saß. Dass er nichts außer dem Mantel anhatte, konnte ich einfach erkennen, da sein Mantel oben etwas geöffnet war, so dass man ein paar seiner Brusthaare sehen konnte. Und auch über den Beinen war er nicht richtig geschlossen. Ich versuchte nicht so genau hinzusehen. Das stellte sich allerdings nicht gerade als einfach heraus. Denn der Herr schien sich absichtlich so zu bewegen, dass der Mantel verrutschte. Einmal, als ich einige Fragen zu mir beantwortete, folgte ich mehr versehentlich seiner Handbewegung mit den Augen, als er den Mantel etwas zurechtrückte. Ich kann mich täuschen, aber es sah aus, als hätte er es absichtlich gemacht, dass er den Mantel kurz angehoben hatte und ich genau in dem Moment alles sehen konnte. Er war sehr gut bestückt, hatte einen schönen Penis und große Hoden. Etwas, was mir einen Stich in den Unterleib versetzte, so dass ich spürte, dass es mich erregte. Der eventuell zukünftige Boss von Katharina zeigt seinen Cock und Rainer denkt, die Frauenwelt wäre hin und weg. Alice Schwarzer würde ihm jetzt eine watschen, aber da ich für die Freiheit der Kunst bin, nehme ich Rainer das Geschriebene nicht unbedingt übel. Schließlich handelt es sich ja um eine erotische Kurzgeschichte und nicht um das Manifest des Third Wave Feminismus. Aber es wird noch besser. Das erste Mal in meinem Leben hatte ich den Gedanken, den würde ich gerne in mir spüren. Er lächelte mich freundlich an und schien nichts bemerkt zu haben. Oder er tat nur so.

Name: Erwin. Alter: 51. Geschlecht: Mann. Größe: Haare: grau. Sexuelle Neigungen: Zusatz: Vorgesetzte der Angestellten. Name: Greta. Alter: 49. Geschlecht: Frau. Größe: Haare: grau. Sexuelle Neigungen: Zusatz: Köchin, Frau von Erwin. Zwei Charaktere ohne Charakter. Wie gut, dass es darum in Reiners Geschichten nicht geht. Abschlusswort. Dieses, wie auch Kapital 13, habe ich den Titel ausgesucht, um ein paar Leute zu ärgern, die sich vor Jahren darüber lustig gemacht haben, dass ich Geschichten in Bezug auf Sex schreibe. Damals kamen Werke im Umlauf, die bis heute mir angelastet werden, obwohl ich sie nicht im geringsten von mir stammen. Ja, die Werke, die nicht vom guten Reinerle standen. Guter Witz, mi friendo. Aber immerhin durch mit dem Schund. Es ist irgendwie immer sehr ermüdend, Reiners Geschichten zu lesen, da das, was er schreibt und vor allem wie er es schreibt, sehr anstrengend zu lesen ist. Wie fandet ihr denn dieses dritte Kapital? Meiner Meinung nach bisher das Schwächste. Aber lasst mich eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich wie so oft fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin.